Chef, als ich von meinem Weg abkam. Denn ich lief in die falsche Richtung, die mir meine Kräfte nahm. Auf der Suche nach irgendwas dachte ich, ich finde zu mir. Erreicht habe ich nur das Gegenteil. Ich war nie weg, aber auch nicht hier. Stehe auf und ziehe los. Mein Weg führt in die Freiheit. Ich stehe auf, den Blick nach vorn. Mein Ziel ist nicht mehr weit. Aus Erfahrung wird man klug. So musste ich erst durch die Scheiße gehen, um nach dieser kalten Zeit meine eigene Schwäche zu sehen. Die Weite finden war nicht leicht, doch ich habe sie selbst entdeckt. Auf meinem Weg zurückgekehrt hat in mir neue Kraft geweckt. Ich stehe auf und ziehe los. Mein Weg führt in die Freiheit. Ich stehe auf, den Weg nach vorn. Mein Ziel ist nicht mehr weit. Das Kartenhaus, das ich mir baute, stand auf einem schiefen Tisch. Doch das wollte ich nicht glauben. Erst als es dann eines Tages in sich zusammenfiel, öffnete ich die Augen. Ich stehe auf und ziehe los. Mein Weg führt in die Freiheit. Ich stehe auf, den Blick nach vorn. Mein Ziel ist nicht mehr weit. Ich stehe auf und ziehe los.